irgendwo spazieren, die Straße entlang und plötzlich wird es kühl. Irgendwas ist anders, als es früher einmal war. Schon schreit der Erste aus dem Fenster: Allah Akbar! Ihr seid im falschen Viertel, jeder fragt sich ohnehin: Ist das hier noch Deutschland oder schon der Orient? Drogen hin, Drogen her, sagt der Muadin. Ich bin hier nur noch Gast, also sag ich so Hakim. Bye bye, jetzt geht es zurück nach Haus, in den Flieger und dann raus. Es war nicht schön mit euch, ein Kuss zum Abschied. Bye bye, jetzt geht es zurück nach Haus, in den Flieger und dann raus. Die Wüste wartet, noch ein Kuss zum Abschied. Ich würde sagen, ihr steht lange im Guinness-Buch der Rekorde mit dem längsten Urlaub aller Zeiten und den meisten Morden. Und vor kurzem hatte ich ein Gespräch nach Ostanatolung. Es hört sich an, als gäb's dort freie Wohnungen. Wow. Es hört sich fast an, als vermissen die euch dort. Ihr sollt zack, zack zurück, also zack, zack an Bord. Keine dummen Deutschen mehr, die ihr vor Diskotheken töten müsst. Keine Nazi-Lehrer mehr, kommt, seid nicht zögerlich. Ihr kriegt Rückflugticket zum Start geschenkt, so wie es mögt. Werdet verwöhnt und bezahlt keinen Cent. Es gibt zwar keine Bands dort, aber sicher Eselkarren und ein paar Mädchen, die sich schon mit 8 Jahren nehmen lassen. Tausende Moscheen und Ziegen zum Bekehren. Keine Christenschweine und Kartoffeln, die sich wehren. Keine deutschen Frauen, denen ihr das Baby auf den Bauch treten müsst. Alle haben Ehre da bei euch zu Hause. Bye bye, jetzt geht es zurück nach Haus, in den Flieger und dann raus. Es war nicht schön mit euch, ein Kuss zum Abschied. Bye bye, jetzt geht es zurück nach Haus, in den Flieger und dann raus. Die Wüste wartet, noch ein Kuss zum Abschied. Endlich raus aus dem Ghetto, nach Haus in die Berge. Keine Bullen mehr und keine Laternen. Kein Straßengeld mehr und kein Internet. Kein harter Bordstein dafür, Minarett. Ich kann nicht sagen, ich würde euch vermissen, denn das wäre gelogen. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute in den Bergregionen. Keine Spülung auf dem Klo und auch kein Abfluss. Macht nix, echter Gangster kackt auch auf Kaktus. Ich bin ein Deutscher und ich esse kein Döner. Was sich da dreht an den Spießen, das kriegt bei mir nur der Köter. Und deine Freunde heißen Morgül und Ufo und Fatme. Meine heißen zweimal Uwe und Beate. Ich geb mir mit dem Text keine Mühe, wie ihr merkt. Der Text ist für euch, also für mich nix wert. Ich weiß, auch da hinten wollen wir euch im Leben nicht. Denn für die seid ihr Deutsche, für uns seid ihr's eben nicht. Bye bye, jetzt geht es zurück nach Haus, in den Flieger und dann raus. Es war nicht schön mit euch, ein Kuss zum Abschied. Bye bye, jetzt geht es zurück nach Haus, in den Flieger und dann raus. Die Wüste wartet, noch ein Kuss zum Abschied. Bye bye, jetzt geht es zurück nach Haus, in den Flieger und dann raus. Es war nicht schön mit euch, ein Kuss zum Abschied. Bye bye, jetzt geht es zurück nach Haus, in den Flieger und dann raus. Die Wüste wartet, noch ein Kuss zum Abschied.